Gedicht 19 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Handel am Rialto unserer Seelen. Ich tausche Haar um Haar auf diesem Markt und nehm von meines Dichters Stirn ans Herz die Locke hier, die Galeonen aufwiegt, so purpurschwarz, wie Pindar es geschaut, als einst vor ihm die matten Purpurflechten der Musen weiße Stirn umdämmerten. Denn hier das Gegenstück, fast glaub ich, Liebster, des Lorbeerkranzes Schatten ruht noch immer auf deiner Locke hier, sie ist so schwarz. Und so, mit sanft küssenden Atemsband, knüpf ich die Schatten fest an dieses Haar und leg die Gabe an den stillsten Ort, hier auf mein Herz, gleich wie auf deiner Stirn, soll ihr da nie des Blutes Wärme mangeln, als bis es selbst erkaltet einst im Tod. Ende von Gedicht 19.